Kapitel 5, Übung A15. Sie hören 5 Verkehrsdurchsagen. Was ist richtig? Was ist falsch? Kreuzen Sie an. Hier eine Durchsage für den Lufthansa-Flug 3562 nach Athen. Die Maschine ist jetzt fertig zum Einstieg. Bitte begeben Sie sich zu Schalter 33 und halten Sie Ihre Bordkarte und Ihren Pass bereit. Hier ist Antenne Berlin mit einer wichtigen Durchsage für Autofahrer. Auf der A2 Hannover Richtung Berlin sind bei Braunschweig Ost Tiere auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie vorsichtig. Es ist Urlaubszeit in Deutschland. Überall ist viel Verkehr. Aber, und jetzt kommt die gute Nachricht, es gibt nur 2 Staus. Und zwar auf der A8 München Richtung Salzburg. Da stehen die Autos 10 Kilometer bei Holzkirchen. Und auf der A9 Richtung Nürnberg gibt es einen 15 Kilometer langen Stau bei Ingolstadt nach einem Unfall. Achtung am Gleis 3. Es hat Einfahrt der Intercity Express aus München zur Weiterfahrt nach Berlin. Planmäßige Abfahrtzeit 12.32 Uhr. Die Wagen der ersten Klasse befinden sich am Ende des Zuges. Achtung, hier eine Durchsage für Reisende zum Flughafen Berlin-Schönefeld. Wegen Reparaturarbeiten hält der Zug nicht in Berlin-Schönefeld. Steigen Sie bitte am Bahnhof Zoo aus. Von dort fahren Busse direkt zum Flughafen.